Ja, jetzt müssen wir einfach noch ein Kapitel lesen, das ist einfach zu spannend. Ne? Wir Ja. müssen wissen, wie es weitergeht. Mit dem 9. Kapitel, das heißt, die tiefste Höhle im schwärzesten Berg. Auf einmal tat sich die Bergwand auf, gegen die wir uns pressten. Und bevor ich wusste, wie es geschah, standen Yum Yum und ich drinnen im Berg, zitternd wie zwei Schafkinder, wenn der Wolf kommt. Wir brauchten nicht länger ängstlich zu sein. Wir waren innen im Berg und die Späher draußen. Die Felswand hatte sich geschlossen und es gab keine Öffnung mehr. Hier konnten sie uns niemals erreichen. Dennoch hörten wir, wie sie überall draußen rasten. Sucht, sucht überall, brüllten sie. Der Feind ist mitten unter uns. Jetzt aber ist er verschwunden. Sucht, sucht überall. Ja, sucht nur, sagte ich. Hier findet ihr uns niemals. Wir waren froh, Yum Yum und ich, und wir lachten laut drinnen im Berg. Aber da fiel mir Miramis ein, und ich lachte nicht mehr. Dann sahen wir uns um. Wir waren in einer großen Höhle. Es war dunkel, wenn auch nicht völlig finster. Ein schwaches Licht leuchtete, aber man sah nicht, woher es kam. Aus der Höhle, in der wir standen, führten viele dunkle Gänge weiter in den Berg hinein. In der tiefsten Höhle, im schwärzesten Berg, wohnte der Schwertschmied, hatte Eno gesagt. Wahrscheinlich führte einer dieser dunklen Gänge zum Schwertschmied, aber welcher? Wir wussten es nicht. Wir mussten sicher lange wandern, bevor wir ihn finden würden. Ja, nun sind wir jedenfalls in den schwärzesten Berg hineingekommen, sagte Yum Yum. Hineingekommen sind wir, sagte ich, aber ich glaube nicht, dass wir wieder hinausfinden. Denn es war wirklich ein Berg, in dem man sich verirren konnte, so ein Berg, von dem man manchmal träumte. Man irrt durch seltsame dunkle Gänge, man geht und geht und findet nie hinaus. Wir fassten uns an den Händen, Yum Yum und ich, und gingen tiefer in den Berg hinein. Wir fühlten uns klein und verloren, und bis zur tiefsten Höhle war der Berg bestimmt noch lang. Wenn nur der Berg nicht so unheimlich wäre, sagte Yum Yum, wenn nur die Gänge nicht so dunkel wären und wir nicht so klein und einsam. Wir gingen und gingen. Die Gänge teilten sich, nach allen Richtungen verzweigten sie sich. Ein ganzes Netz dunkler Wege war dort in dem Berg. Manchmal leuchtete der schwache Lichtschein etwas stärker und man konnte einige Meter weit sehen. Manchmal war es völlig finster und man sah überhaupt nichts. Manchmal war der Gang so niedrig, dass man nicht aufrecht gehen konnte, und manchmal wölbte er sich so hoch wie eine Kirche. Von den Bergwänden tropfte Wasser. Es war kalt und wir hüllten uns fester in unsere Mäntel, um nicht zu frieren. Vielleicht finden wir nie hinaus und nie zur Höhle des Schwertschmiedes, sagte Yum Yum. Wir waren hungrig und wir aßen etwas von dem Brot, das Hunger stillt. Nur etwas aßen wir, denn wir wussten ja nicht, wie lange es reichen musste. Während wir aßen, gingen wir weiter. Und als ich mein Brot gegessen hatte, waren wir gerade an eine andere Stelle gekommen, wo sich der Gang in drei verschiedene Wege teilte. Hier rieselte das Wasser von den Felswänden herunter, und ich war durstig. Ich blieb stehen und trank von dem Wasser. Gutes Wasser war es nicht, aber ich hatte kein anderes. Nachdem ich getrunken hatte, wandte ich mich um nach Yum Yum. Aber da war kein Yum Yum mehr. Er war fort. Vielleicht hat er gar nicht bemerkt, dass ich stehen geblieben war, um zu trinken, und war in einen der Gänge weitergelaufen und glaubte, ich sei dicht hinter ihm. Zuerst fürchtete ich mich nicht. Ich stand dort an der Weggabelung und überlegte, welchen Weg Yum Yum wohl eingeschlagen hatte. Er konnte sich noch nicht sehr weit entfernt haben, und ich brauchte ja nur hinterher nach ihm zu rufen. Yum Yum, wo bist du? Schrie ich laut, so laut ich konnte. Aber mein Ruf war nur als unheimlich krächzendes Geflüster zu hören. Was war das nur für ein seltsamer Berg? Seine Felswände nahmen meinen Schrei entgegen und erstickten ihn. Es blieb nur noch ein Flüstern, und das Flüstern kam zu mir zurück. Im Berg wurde mein Schrei zu einem flüsternden Echo. Yum Yum, wo bist du? Flüsterte es heiser aus den finsteren Gängen. Yum Yum, wo bist du? Yum Yum, wo bist du? Da kam die Angst. Ich versuchte, noch lauter zu schreien, aber der Berg flüsterte nur. Ich konnte nicht glauben, dass es meine eigene Stimme war, die ich hörte. Sie musste einem Fremden gehören, einem Fremden, der tief drinnen im Berg war und mich verhöhnte. Jum, jum, wo bist du? Jum, jum, wo bist du? Jum, jum, wo bist du? Flüsterte es. Oh, wie wurde mir Angst. Ich rannte einige Schritte in den linken Gang hinein, dann rannte ich zur Weggabelung zurück und lief in den rechten Gang, um sofort wieder umzukehren und in den Mittelgang zu laufen. Jum, jum, welchen Weg hast du genommen? Ich wagte nicht mehr zu schreien, denn das Echo-Geflüster war grauenvoller als alles andere. Aber Jum Jum musste doch endlich fühlen, dass ich mich ganz furchtbar nach ihm sehnte und musste deshalb zu mir zurückkommen. Wieder teilte sich der Weg, in alle Richtungen spreizten sich neue, finstere Wege, ich irrte in ihnen umher und suchte und suchte, ich gab mir Mühe, nicht zu weinen, denn ich war doch ein Ritter. Aber gerade jetzt gelang es mir nicht, ein Ritter zu sein. Ich dachte an Jum Jum, der irgendwo in anderen finsteren Gängen umherlief und traurig war und nach mir rief. Und ich warf mich auf den rauen Felsboden und weinte genauso, wie ich geweint hatte, als die Späher Miramis mitgenommen hatten. Nun hatte ich keinen Miramis mehr und auch keinen Jum Jum. Nun war ich ganz allein. Ich lag da und bedauerte, ich bedauerte es, in dieses Land gegangen zu sein, und ich verstand einfach nicht, warum mein Vater, der König, es gewollt hatte, dass ich mich auf den Weg machte, um gegen Ritter Kato zu kämpfen. Ich wünschte nur, mein Vater, der König, wäre da gewesen. Dann hätte ich zu ihm gesagt, »Siehst du, wie einsam ich bin? Jum Jum ist fort, und du weißt doch, dass er mein bester Freund ist. Jetzt, wo ich Benka nicht mehr habe.« Und nun habe ich auch Jum Jum nicht mehr. Ich bin ganz allein. Und alles nur, weil du wolltest, dass ich gegen Ritter Kato kämpfe. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, es war ein wenig ungerecht von meinem Vater, dem König, zu wollen, dass ich mich auf derartige Abenteuer begab. Aber wie ich dort lag und weinte und so dachte, da war es, als hörte ich die Stimme meines Vaters, des Königs. Gewiss, ich bildete es mir nur ein, doch mir war, als hörte ich seine Stimme. »Mio, mein Mio«, sagte er, »mehr nicht.« Aber es hörte sich an, als wolle er sagen, »ich brauche nicht traurig zu sein.« Und da dachte ich, vielleicht finde ich Jum Jum trotz allem noch wieder. Ich erhob mich vom Boden, und da fiel etwas aus meiner Tasche. Es war die kleine Weidenflöte, die Nonno mir geschnitzt hatte. Meine Weidenflöte, auf der ich am Lagerfeuer auf der Insel der grünen Wiesen gespielt hatte. Ob ich wohl jetzt auf der Flöte spielen sollte? Ob ich jetzt diese alte Melodie spielen sollte, die Nonno uns gelehrt hatte? Ich erinnerte mich, was Jumjo und ich zueinander gesagt hatten. Wenn wir uns jemals verlieren würden, dann wollten wir diese alte Melodie spielen. Ich setzte die Flöte an die Lippen. Aber fast wagte ich nicht zu blasen. Ich hatte Angst, die Flötentöne könnten sich auch so schrecklich verzerren wie vorhin mein Rufen. Immerhin dachte ich, ich müsse es doch versuchen. Und ich begann, die Melodie zu spielen. Und sie erklang ganz hell. Sie erklang klar und hell und rein dort in dem finsteren Berg, schöner fast als auf der Insel der grünen Wiesen. Ich spielte die ganze Melodie und dann horchte ich. Und von weit, weit hinten aus dem Berg kamen einige helle Töne als Antwort. Nur leise waren sie zu hören, aber ich wusste, es war Jum Jum, der mir antwortete. Niemals bin ich so glücklich gewesen. Ich spielte weiter, und obgleich ich glücklich war, konnte ich doch nicht sofort aufhören zu weinen, sondern ging weiter in den Berg hinein und spielte und weinte ein wenig. Nur ein ganz klein wenig weinte ich, und ich ging weiter und spielte und lauschte nach Jumjums Flöte. Manchmal hörte ich sie nahe bei, und dann versuchte ich, der Richtung zu folgen, aus der die Töne kamen. Klarer und klarer, lauter und lauter hörte ich nun von einer anderen Flöte als meiner die alte Melodie. Und plötzlich stand in dem finsteren Gang Jum Jum vor mir. Jum Jum, mein allerbester Freund. Ich streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich legte meinen Arm um seine Schulter. Ich wollte spüren, dass er es wirklich war. Und er war es. Es war mein allerbester Freund. Wenn ich Nonno jemals wieder treffe, will ich ihm danken dafür, dass er uns Flöten gemacht hat, sagte Jum Jum. Das will ich auch, sagte ich. Und dann dachte ich, wir würden Nonno sicher niemals mehr treffen. Jum Jum, welchen Weg wollen wir denn jetzt nehmen? Fragte ich. Es ist gleich, welchen Weg wir gehen, wenn wir nur zusammen gehen, sagte Jum Jum. Und genau das dachte ich auch. Wir gingen und gingen und fühlten uns nicht mehr so winzig und verwirrt, denn wir waren ja beieinander und spielten auf unseren Flöten. Hell und klar ertönte die alte Melodie im schwärzesten Berg. Und es war, als wollte sie uns trösten und uns helfen, mutig zu sein. Der Weg senkte sich nach unten und weiter nach unten. Der schwache Schein, der uns durch den Berg geleuchtet hatte, wurde etwas stärker. Sicher kam er von irgendeinem Feuer. Ja, es war ein Feuerschein, der an den finsteren Bergwänden aufleuchtete. Er flackerte und wuchs an. Wir näherten uns diesem Feuer mehr und mehr, während wir so gingen und auf unseren Flöten spielten. Noch immer spielten wir die alte Melodie, als wir die Höhle des Schwertschmiedes betraten. Wir waren zu einer Schmiede gekommen. Ein gewaltiges Feuer flammte dort. Vor einem riesigen Amboss stand ein Mann. Einen größeren und stärkeren Mann hatte ich noch nie gesehen. Er hatte dichtes rotes Haar und einen großen roten Bart. Er war schmutzig und schwarz und er hatte die größten und schwärzesten Hände, die ich je gesehen habe. Er hatte dicke, buschige Augenbrauen und als wir in seine Höhle traten, stand er reglos da und blickte uns mit hochgezogenen Augenbrauen an und sah sehr erstaunt aus. »Wer flötet in meinem Berg?« fragte er. »Wer ist es, der in meinem Berg Flöte spielt?« »Ein Ritter, gefolgt von seinem Waffenträger«, sagte Yum-Yum. »Ein Ritter aus dem Land der Ferne. Es ist Prinz Mio, der in deinem Berg auf der Flöte spielt.« Der Schwertschmied kam mir entgegen. Mit seinem schmutzigen Zeigefinger berührte er meine Stirn und sah sehr erstaunt drein. »Wie licht deine Stirn ist«, sagte er, »wie klar dein Blick und wie schön du in meinem Berg spielst.« »Ich komme, um dich um ein Schwert zu bitten«, sagte ich. »Eno hat mich geschickt.« »Was willst du mit einem Schwert?«, fragte der Schwertschmied. »Ich will gegen Ritter Kato kämpfen«, sagte ich. Kaum hatte ich das gesagt, da stieß der Schwertschmied ein Gebrüll aus, so entsetzlich, wie es nie zuvor gehört hatte. »Ritter Kato«, brüllte er, dass es im Berg dröhnte. »Ritter Kato, tot, tot ihm!« Wie Gewitter rollte es weit hinten in den finsteren Gängen. Als der Schwertschmied brüllte, wurde es nicht zu einem heiseren Geflüster, nein, lauter als der Donner polterte das Echo zwischen den Bergwänden. Die großen schwarzen Hände geballt stand er da, der Schwertschmied, und der Schein des Feuers fiel über sein Gesicht, dass es dunkel war vor Wut. »Ritter Kato, tot ihm!« brüllte er wieder und wieder. Und der Schein des Feuers fiel auch auf eine lange Reihe scharfer Schwerter, die an den Wänden seiner Höhle hingen. Sie glänzten und schimmerten und sahen unheimlich aus. Ich stellte mich vor sie hin und betrachtete sie. Der Schwertschmied hörte auf zu brüllen und kam zu mir. »Siehst du meine Schwerter?« sagte er. »Alle meine scharfen Schwerter, die ich für Ritter Kato geschmiedet habe? Ritter Katos Schwertschmied, das bin ich.« »Wenn du sein Schwertschmied bist, warum rufst du Tod ihm, Tod Ritter Kato?« fragte ich. Er ballte seine schwarzen Fäuste, dass die Knöchel weiß wurden. »Deshalb, weil niemand Ritter Kato mehr hasst als sein eigener Schwertschmied«, sagte er. Und erst jetzt sah ich, dass er eine lange Kette aus Eisen hinter sich her schleppte, die ihn an die Bergwand fesselte. Sie rasselte bei jedem Schritt, den er tat. »Warum bist du festgekettet am Berg?« fragte ich. »Warum glühst du deine Kette nicht über dem Feuer auf und zerschlägst sie auf deinem Amboss?« »Ritter Kato selbst hat mich hier angeschmiedet«, sagte der Schwertschmied, »und kein Feuer und kein Hammer zerstören seine Ketten. Ritter Katos Ketten des Hasses zerbricht man nicht so leicht.« »Warum musst du die Ketten des Hasses tragen?« fragte ich. »Weil ich der bin, der die Schwerter schmiedet«, sagte er. »Ich schmiede Schwerter, die die Guten und Unschuldigen töten. Deshalb hat Ritter Kato mich mit der sichersten Kette angeschmiedet, die es gibt. Er kann ohne meine Schwerter nicht sein.« Mit Augen, die wie Feuer glühten, sah mich der Schwertschmied an. In meiner Höhle sitze ich hier und schmiede Schwerter für Ritter Kato. Tag und Nacht schmiede ich Schwerter für ihn. Aber es gibt ein Schwert, von dem er nichts weiß. Das ist dieses hier. Der Schwertschmied hatte mich in die dunkelste Ecke der Höhle geführt. Aus einer Spalte des Berges zog er ein Schwert. Wie eine Flamme leuchtete es in seiner Hand. Tausend und abertausend Jahre habe ich an einem Schwert geschmiedet, das durch Stein schneiden kann, sagte er. Und jetzt, in der letzten Nacht, ist es mir geglückt. Erst in der letzten Nacht ist es fertig geworden. Er hob das Schwert auf und mit einem einzigen Schlag schnitt er eine große Wunde in die Bergwand. »Mein Schwert, meine Feuerflamme«, murmelte er, »mein Schwert, das durch Stein schneiden kann.« »Wozu brauchst du ein Schwert, das durch Stein schneiden kann?«, fragte ich. »Das sollst du wissen«, sagte der Schwertschmied. »Dieses Schwert ist nicht für Gute und Unschuldige geschmiedet. Dieses Schwert wartet auf Ritter Kato selbst. Und er, weißt du das nicht, er hat ein Herz aus Stein.« »Nein, ich weiß nicht viel über Ritter Kato«, sagte ich. »Ich weiß nur, dass ich gekommen bin, gegen ihn zu kämpfen.« »Ein Herz aus Stein hat er«, sagt der Schwertschmied, »und eine Klaue aus Eisen.« »Eine Klaue aus Eisen?«, fragte ich. »Weißt du das nicht?«, sagte der Schwertschmied. »Seine rechte Hand fehlt. Anstelle der rechten Hand hat er eine Klaue aus Eisen.« »Und was macht er mit der Klaue aus Eisen?«, fragte ich. »Damit reißt er den Menschen das Herz aus der Brust«, sagte der Schwertschmied. »Nur ein Griff mit der Eisenklaue, dann hat er das Herz. Und dafür gibt er ihnen ein steinernes Herz. Jeder, der in seiner Nähe ist, muss ein steinernes Herz haben.« Als ich das hörte, zitterte ich, und ich wünschte mir, mehr und mehr endlich gegen Ritter Kato kämpfen zu dürfen. Der Schwertschmied stand neben mir. Er streichelte mit seinen schmutzigen Händen das Schwert. Sicher war es das Kostbarste, was er besaß. »Gib mir dein Schwert, das durch Stein schneiden kann«, bat ich ihn. »Gib mir dein Schwert, damit ich gegen Ritter Kato kämpfen kann.« Eine ganze Weile stand der Schwertschmied reglos da und sah mich an. »Ja«, sagte er schließlich, »du sollst mein Schwert haben. Du sollst meine Feuerflamme haben, denn deine Stirn ist Licht und dein Blick ist klar und du hast so schön in meinem Berg auf deiner Flöte gespielt.« Er legte das flammende Schwert in meine Hand und es war, als flösse das Feuer des Schwertes in meinen Körper und machte mich stark. Und dann ging der Schwertschmied an die Bergwand und schob eine Felsplatte beiseite. Ein großes Loch tat sich auf. Ich fühlte einen klaren, eisigen Wind in die Höhle strömen und hörte den Laut brausender Wogen. »Ritter Kato weiß viel«, sagte der Schwertschmied, »aber er weiß nicht, dass ich mich durch den Berg gebohrt und mein Gefängnis geöffnet habe. Viele, viele Jahre bohrte ich durch den Berg, um mir einen Ausgang aus meinem Gefängnis zu schaffen. Ich trat an diesen Ausgang und ich sah über den Toten See auf Ritter Katos Burg. Wieder war es Nacht geworden und wieder lag die Burg so finster und so schwarz da, wie ich sie zuvor gesehen hatte. Und wie zuvor leuchtete das einzige Fenster wie ein böses Auge über den finsteren Wasser des toten Sees. Yum-Yum kam und stellte sich neben mich. Und wir standen still nebeneinander und dachten, der Kampf ist nahe. Hinter uns stand der Schwertschmied und ich hörte seine Stimme. Er kommt, murmelte er. Bald kommt er. Ritter Katos letzter Kampf.